Da sprach Elia, der Sisbiter, aus Tisbe in Gilead, zu Ahab: So wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, in dessen Dienst ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, außer ich selbst kündige es an. Und es erging an ihn das Wort Jahwes also: Gehe von hinnen und wende dich ostwärts und verbirg dich am Bache Krit, der östlich vom Jordan fließt. Aus dem Bache nämlich sollst du trinken, und den Raben habe ich befohlen, dich da selbst zu versorgen. Da sitt er nach dem Geheiße Jahwes, ging hin und blieb am Bache Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm beständig Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und aus dem Bache trank er. Nach einiger Zeit aber versiegte der Bach, denn es hatte im Lande nicht geregnet. Da erging das Wort Jahwes an ihn also: Auf, begib dich nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleibe da selbst, ich habe einer Witwe dort Befehl gegeben, dich zu versorgen. Da brach er auf und begab sich nach Zapat, und als er an den Eingang zur Stadt gelangte, war da gerade eine Witwe mit dem Auflesen von Holzstöckchen beschäftigt. Da rief er sie an und bat: Hole mir doch ein wenig Wasser in einem Gefäße, dass ich trinke. Als sie nun hinging, es zu holen, rief er ihr nach und bat: Bringe mir doch auch einen Bissen Brot mit. Sie aber sprach: So wahr Jahwe, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Kruge. Eben lese ich nun ein paar Holzstückchen auf, dann will ich heimgehen und es für mich und meinen Sohn zurichten, und wenn wir es verzehrt haben, so wollen wir alsdann sterben. Elia aber sprach zu ihr: Sei unbesorgt. Geh heim und tue, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Fladen und bringe mir ihn heraus. Für dich aber und für deinen Sohn magst du danach welche bereiten. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels: Das Mehl im Topfe soll nicht zu Ende gehen und das Öl im Kruge soll nicht ausgehen bis auf den Tag, da Jahwe auf den Erdboden Regen senden wird. Da ging sie hin und sät, wie Elia gesagt hatte, und sie hatte zu essen, sie und er und ihr Sohn Tag für Tag. Das Mehl im Topfe ging nicht zu Ende, und das Öl im Kruge ging nicht aus, nach dem Worte Jahwes, das er durch Elia geredet hatte. Nach diesen Begebenheiten aber ward der Sohn des Weibes, der das Haus gehörte, krank, und seine Krankheit steigerte sich so sehr, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sprach sie zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist doch nur zu mir hereingekommen, um Gott an meine Verschuldung zu erinnern und dadurch meinen Sohn umzubringen. Er aber sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Hierauf nahm er ihn von ihrem Schoße, trug ihn hinauf ins Obergemach, in welchem er wohnte, und legte ihn auf sein Bette. Sodann rief er Jahwe an und sprach: Jahwe, mein Gott, hast du sogar der Witwe, bei der ich zu Gaste bin, so übel getan, dass du ihren Sohn tötetest? Darauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin und rief Jahwe an und sprach: Jahwe, mein Gott, lass doch das Leben dieses Knaben in ihn zurückkehren. Und Jahwe hörte auf das Rufen Elias, und der Lebensodem des Knaben kehrte in ihn zurück, so dass er wieder lebendig ward. Elia aber nahm den Knaben, brachte ihn vom Obergemach hinab ins Haus und übergab ihn seiner Mutter. Und Elia sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Da sprach das Weib zu Elia: Ja, nun weiß ich, dass du ein Gottesmann bist, und das Wort Jahwes in deinem Munde ist Wahrheit.